Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, willkommen beim Krähennest, Podcast der Piratenpartei NRW. Heute mit Bernd Pirat und als Gast der Daniel Schwert, einer unserer 20 Piraten im Landtag. Hallo Daniel, stell dich kurz vor. Hallöchen, ich bin Daniel Schwert, aus Köln, 45 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder. Und ja, im Landtag bin ich speziell im Bereich Wirtschaft und für die Netzpolitik zuständig. Genau, und du hattest uns angeboten, nach der ganzen Sache am Freitag nochmal eine weitere O-Ton-Stimme einzufangen. Und deswegen haben wir uns heute an diesem wunderschönen warmen Tag doch nach drinnen gewagt und den Rechner gesetzt. Ja, und deswegen ganz provokant, die Anzeige, top oder flop? Das, die Anzeige selber finde ich nicht so furchtbar glücklich. Aber das Ganze kann man in so einfachen Worten nicht zusammenfassen, sondern wir haben es ja mit einem sehr vielschichtigen Problem zu tun. Und ich fürchte, meistens wird in der ganzen Diskussion aneinander vorbei diskutiert. Um mal damit anzufangen, ich glaube, es besteht absoluter Konsens darüber, dass Steuerhinterzieher Verbrecher sind und dass die mit der gesamten Härte des zur Verfügung stehenden Arsenals verfolgt und bestraft werden sollen. Also die gelegentlich mal zu hörenden Unterstellungen, die Fraktion oder Teile der Fraktion oder die Piratenpartei oder manche Leute wollten Steuerhinterzieher schützen, das ist Polemik. Also da möchte ich mich gegen verwahren. Ich bin ziemlich sicher, dass das absolut niemand tun möchte. Da sind sich alle einig. Also diese Diskussion zu führen mit der Begründung, Steuerhinterzieher wolle man damit schützen, das finde ich persönlich unfair. Ja, das kann ich auch so nachvollziehen. Und ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt diesen Shitstorm auf den verschiedenen Mailinglisten angeguckt. Und ich glaube auch nicht, dass ich da irgendwo gelesen habe, dass es wirklich irgendjemand die vier Piraten anprangert, dass sie Steuerhinterziehung legalisieren wollen. Es geht halt nur darum, ob diese Anzeige sinnvoll war oder ob es einen anderen Weg gegeben hat. Was mich dann zu der Frage führt, du sagtest, die Anzeige war unglücklich. Ich habe gehört, es gab ein sehr unterschiedliches Meinungsbild bei den 20 Piraten im Landtag. Wie war deine Meinung? Also so explizit, wie hättest du es gemacht? Was meinst du jetzt? Die Kommunikation nach außen oder der Umgang mit der Situation insgesamt? Erstmal der Umgang mit der Situation insgesamt und danach natürlich kommen die Fragen auch, wie die Kommunikation nach außen und auch innerhalb der Partei hätte stattfinden sollen in deinen Augen. Also jetzt erstmal, würdest du sagen, man musste jetzt was tun, man hätte da zum Beispiel kleine Anfrage erwarten müssen, da gibt es ja so verschiedene Sachen, oder man hätte einen ganz anderen Weg einschlagen können. Was wäre in dieser Situation oder wie war dein Stand bei der Diskussion? Die Anzeige selber unterstütze ich nicht, weil ich das nicht für sinnvoll halte, als politisches Instrument zu benutzen, die Anzeige. Wenn man sowas tut als Privatperson, dann kann man das tun, aber hier ist es mir meiner Meinung nach zu stark irgendwie in dem Kontext der Fraktion und der Partei gerückt, zumal es ja sich auch nur um Abgeordnete handeln, selbst wenn das deren Privatangelegenheit ist. Ich meine, grundsätzlich ist das zu begrüßen, wenn diese ganze Situation des Ankaufs der Steuer-CDs denn endlich mal höchstrichterlich bewertet wird. Ich fürchte nur einfach, das wird nicht passieren aufgrund dieser Anzeige. Also ich hätte das lieber nicht gemacht mit einer Anzeige, sondern ich hätte auf jeden Fall versuchen wollen, tatsächlich mit dem Herrn Walter Beuerns das Gespräch zu führen, um halt zu gucken, wie stellt sich das dann tatsächlich dar. Und dann hätte man immer noch drüber überlegen können, ob wir eine solche Anzeige für sinnvoll halten im Anschluss oder nicht. Nun, ich finde es also ganz bezeichnend oder es ist ganz interessant, dass es nun ausgerechnet zwei Anwälte und zwei Kriminalbeamte sind, die die Anzeige gemacht haben. Also für die Kriminalbeamten möchte ich jetzt einfach mal ins Feld führen, dass die gewissermaßen selbst als handelnde Personen des Staates sich vielleicht einer sehr hohen Ethik einfach verpflichtet fühlen. Das muss man vielleicht anerkennen. Also wenn man das Ganze irgendwie losgelöst von dem Fraktions- und Parteizusammenhang geschafft hätte, wäre das sicherlich von Vorteil gewesen. Was die Kommunikation angeht, wir haben darüber diskutiert, über diese Anzeige. Das hat als in einem geschlossenen Teil unserer Sitzung stattgefunden, weil die Antragsteller und auch diejenigen, die sich dagegen verteidigt haben, das so wollten. Vor allen Dingen auch, weil zu dem Zeitpunkt ja noch nicht klar war, wie es überhaupt damit weitergeht und wir ja praktisch vermeiden wollten, dass da so ein unnötiger Shitstorm im Vorfeld entsteht, wenn da vielleicht gar keine Folgen draus hat. Was wir auf jeden Fall hätten tun sollen und was ich auch mehrfach in dieser entsprechenden Diskussion und nicht nur ich, sondern auch andere haben das angesprochen, dass wir eine inhaltliche Bewertung dieser Steuer-CDs auf jeden Fall nicht in einem geschlossenen Teil diskutieren wollen, denn das macht keinen Sinn. Da haben da hat die ganze Partei immer ein Anrecht drauf zu erfahren, wie die Fraktion sich damit auseinandersetzt. Fakt ist, dass diese Diskussion stattgefunden hat zwar, aber ja, wir gewissermaßen keinen Konsens haben. Das ist was ich quer durch die ganze Partei so empfinde. Es gibt eigentlich keinen Konsens darüber. Das ist ein bisschen wie bei der Beschneidungsdebatte, eine Sache, die sehr emotional und sehr kontrovers diskutiert wird. Und alle Seiten bringen gut begründete und nachvollziehbare Argumente vor. Ich fürchte, wir werden so ohne weiteres hier keine mehrheitliche Meinung finden werden. Und wenn wir das dann irgendwann mal tun, zum Beispiel mit Hilfe eines Basisbeschlusses aus dem Parteitag oder Liquid Feedback oder sonst was, dann werden wir auch eine relativ große Minderheit übrig haben und deren Meinung ist genauso berechtigt und zur Kenntnis zu nehmen. Also insofern bin ich ganz froh, dass es keinen gemeinsamen Beschluss der Fraktion in dem Zusammenhang gab. Kommunikation hat stattgefunden mit dem Landesvorstand. Also das fand ich ein bisschen unfair, dass da gesagt wurde, es hätte keine stattgefunden. Die hat stattgefunden, aber wie gesagt, die Ereignisse kamen dann doch relativ plötzlich und wir mussten halt eben da auch, ja, wir mussten da reagieren gewissermaßen, um halt eben zu vermeiden, dass da undifferenziert drüber berichtet wird. Ja gut, das kann ich ja, das habe ich auch schon gesagt, glaube ich, im Podcast vorher, dass ich das nachvollziehen kann. Aber die Frage ist halt, aus meiner Sicht als Basispirat, soll das jetzt demnächst immer so sein, dass die Sachen erst, ich sag mal, im nicht öffentlichen Teil besprochen werden sollen, erst das Ergebnis verkündet wird. Weil dann ist ja, ich sag mal, der transparente Zugang zur Meinungsfindung in meinen Augen ja nicht abgeblockt, aber ich sag mal schon eingeschränkt. Wenn es nach mir geht, werden solche Sachen öffentlich diskutiert. Ich kann aber verstehen, dass gewisse Sachen vielleicht tatsächlich eine Brisanz haben, wo man versucht, erstmal im Vorfeld ja einen grundsätzlichen Konsens einfach herzustellen, wenn das möglich ist, bevor man den kommuniziert. Also insbesondere dann, wenn es tatsächlich so juristische Sachen betrifft, die auch eine Außenwirkung haben, wenn sie öffentlich werden, in dem Sinne, dass wie soll ich das erklären? Wir hätten es ja hier unter Umständen mit einer Situation zu tun gehabt, wo die Leute gesagt haben, okay, wir verzichten auf die Anzeige, aber dann wäre die letztlich schon kommuniziert gewesen. Es ist ja normal, dass man mit Leuten spricht, auch wenn man in der Kantine zusammensitzt oder so, dass man auch über Fachliches spricht und du wirst nicht jeden einzelnen Zwischenschritt einer Diskussion oder auch im Vorfeld einer Meinungsfindung oder Meinungsbildung wieder öffentlich diskutieren wollen in so einer Gruppe. Ich sag mal, zu einem gewissen Zeitpunkt muss das auf jeden Fall öffentlich und nachvollziehbar stattfinden. Und den haben wir irgendwie verpasst, diesen Moment. Ich hätte es mir gewünscht, dass wir, da habe ich auch, wie gesagt, ich habe da mehrfach versucht zu sagen, lass uns die Tatsache, also die Sache mit der Strafanzeige, ja oder nein, dass man das nicht öffentlich diskutiert, fand ich persönlich nachvollziehbar. Aber die Tatsache, wie man den Ankauf der CD jetzt bewerten möchte, das hätte ich gerne öffentlich diskutiert und das hat noch nicht stattgefunden. Das könnte die Fraktion aber noch tun, denn letztlich diese Meinungsbildung, die dazu notwendig ist, die hat ja auch noch nicht in dem Grunde stattgefunden. Ja, genau. Was ich, gerade weil du ja auch netzpolitischer Sprecher bist, mir da die Frage stellt, der Journalist von der Rheinischen Post war es, glaube ich, hatte bei der Pressekonferenz eine sehr interessante Frage gestellt, also ich meine, eine sehr provozierende Frage auch, war klar, dass die Frage kommt, ob denn jetzt immer, wenn einer von diesen vier Leuten Informationen über einen Datendiebstahl bekommt, eine Anzeige erfolgt, und das war angespielt, ich sag mal, auf die Ausrichtung der Piratenpartei darauf, Downloads zu legalisieren und solche Punkte. Und wie siehst du das? Könnte das jetzt schadend sein, dass da über diese Datenbeschaffung, über diesen Datendiebstahl, diese ganze Diskussion eventuell andere Punkte gefährdet wären oder nicht? Ja, man sollte natürlich überall mit den vergleichbaren Maßstäben messen. Das kann man natürlich aber auch umgekehrt fragen. Warum ist es für viele Piraten in Ordnung, von reichen Steuerhinterziehern Daten zu kaufen? Aber man stelle sich jetzt vor, hier irgendein Betreiber eines Download-Portals würde Daten seiner Kunden verkaufen wollen, wo es sich um File-Sharer handelt. Da wäre die Meinung der Partei vielleicht eine ganz andere. Da wird auch mit zweierlei Maß gemessen. Oder auch, wenn es darum geht, hier der Staat nutzt möglicherweise, das ist ja letztlich auch noch ungeklärt, illegale Daten für seine Strafverfolgung. An welcher Stelle darf der Staat selber halt eben Gesetze übertreten oder nicht? Das ist ja auch ein Punkt, wo man also bitte nicht mit zweierlei Maß messen möchte. Also man möchte das unabhängig davon machen, wer da strafrechtlich verfolgt wird, soll der Staat die Gesetze einhalten und er soll nicht zu solchen Maßnahmen greifen in der Durchsetzung dieser Rechte. Also ist natürlich richtig, das Argument, das zieht natürlich, wenn jetzt euch ein Rechtsbruch bekannt wird, würdet ihr den mit der gleichen Vehemenz verfolgen. Ja, das müsste man natürlich im streng genommen so tun. Gut, ja, du sprachst gerade auch schon an, die Diskussion, die ja auch mit reinspielt, ist, wann darf ein Rechtsstaat seine eigenen Gesetze missachten oder nicht, oder beugen? Das schrieb einer so schön, beugen. Ich bin da ja komplett der Meinung, der Staat darf kein Gesetz beugen. Das ist, ich weiß nicht, woher ich diesen Spruch habe, aus dem Buch, aus dem Film, ich weiß es nicht. Wenn der König sich nicht an die Gesetze hält, warum sollten es seine Untertanen tun? Ne? Ich weiß nicht, wie siehst du das? Bist du da auch der Meinung, oder eher bist du der Meinung, bei bestimmten Sachen sollte man, ich sag mal, klar, es gibt natürlich auch den Punkt des Entscheidungsspielraums, den mal davon abgenommen, aber ich sag mal, wenn es klare Regeln gibt. Nee, ich sehe das da ganz genauso wie du. Ich habe einen sehr hohen Anspruch an die Legalität des Handelns des Staates und seiner Beamten und seiner handelnden Personen, also sprich auch der Strafverfolgungsbehörden, der Minister, der Politiker, der Beamten und so weiter. Da gibt es ein sehr schönes, vergleichbares Beispiel von vor einigen Jahren. Das ist der Daschner-Prozess, den zitiere ich in dem Zusammenhang eigentlich immer ganz gerne. Daschner war der stellvertretende Polizeichef in Frankfurt, der den Entführer Markus Gäfgen Folter angedroht hat, weil er zu dem Zeitpunkt noch hoffte, das Entführungsopfer, das war ein Bankierssohn, ein kleiner Junge, der lebt vielleicht noch, und sie hofften zu dem Zeitpunkt halt mit Hilfe dieser Folterandrohung Informationen aus dem Entführer rauszukriegen, wo der Junge jetzt ist. Es ist natürlich eine absolut ehrenhafte Tat, die dieser Polizeichef, der Stellvertretende, da gemacht hat, der Herr Daschner. Nachvollziehbar, dass er also das Leben dieses Jungen retten wollte. Nichtsdestotrotz ist es selbstverständlich illegal, Folter zu verwenden oder Folter anzudrohen. Und deswegen ist Daschner auch ganz zu Recht dafür verurteilt worden. Also ich meine, es ist hoch anständig von dem Mann, das versucht und gemacht zu haben, wohl wissend, oder ich gehe mal davon aus, dass er das wusste, dass das seine Karriere gefährdet oder vielleicht beendet. Er hat es trotzdem gemacht. Aber dass das strafrechtlich verfolgt wird und dass er dafür bestraft worden ist, das ist nur konsequent und richtig gewesen. Und so sehe ich das hier auch. Ich kann das verstehen, dass dieser Reiz, eine solche Daten sich auf illegalen Wege zu beschaffen, dass der da ist, weil es sich eben um recht ruchlose Vergehen handelt, dieses Sozialschmarotzertum, an die Leute ranzukommen, die eben da Steuern hinterziehen. Aber damit kannst du eben nicht rechtfertigen, dass hier möglicherweise ein Rechtsbruch begangen wird in der Schweiz. Denn es ist auch nach deutschem Gesetz illegal, Daten auszuspähen, um die zu kopieren und dann weiterzugeben. Insofern sehe ich da diese Ansprüche schon, lege ich dir schon sehr hoch an, und deswegen würde ich es begrüßen, wenn das tatsächlich mal juristisch geklärt werden würde, ob es sich dabei um jetzt eine verbotene Rechtsbeugung oder einen Rechtsübertritt handelt oder nicht. Also ob das im Rahmen der Gesetze noch erlaubt ist, dieser Ankauf der CDs. Denn das ist auch so ein Punkt, was vielen nicht klar ist. Tatsächlich ist bislang eben noch nicht richterlich erklärt worden, ob der Ankauf dieser CDs legal ist. Das Einzige, was bislang geklärt worden ist vor dem Bundesverfassungsgericht, ist die Verwendung dieser Daten. Und das hat das Bundesverfassungsgericht interessanterweise gesagt, dass diese Daten verwendet werden dürfen. Das heißt, unbeachtlich der Tatsache, wo diese Daten herkommen, durften sie verwendet werden. Das finde ich zwar persönlich ein bisschen bedenklich oder merkwürdig, aber das ist nun mal so. Aber es ändert nichts daran, dass immer noch ungeklärt ist, ist der Ankauf dieser Daten, ist das legal oder nicht? Ja, ich wollte noch kurz ergänzen, zu dem Daschner, soweit ich weiß, ist dann ja auch dieses die Hintergründe, warum er es gemacht hat, strafmildernd berücksichtigt worden. Er ist also verurteilt worden, aber hat dann da eine milde Strafe gekriegt, weil er was falsch gemacht hat, aber aus dem richtigen Motiv, um das nochmal abschließend zu sagen. Ja, die Frage ist halt wirklich, wie kann man so etwas klären außerhalb einer Anzeige? Und da weiß ich halt auch nicht, was da der sinnvolle Weg ist. Ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht, auch wie sich das jetzt in Zukunft auf die Zusammenarbeit im Landtag auswirken wird, ob der Ton da schärfer wird. Auf jeden Fall, falls du noch irgendwas sagen möchtest, tu es jetzt, weil ansonsten bedanke ich mich, dass du mit uns gesprochen hast. Ja, das ist natürlich der Punkt, wo wir uns auch Gedanken drüber gemacht haben. Wir wollen eigentlich konstruktive Zusammenarbeit im Landtag haben. Es ist uns, ich glaube, im Allgemeinen ganz gut gelungen, da zu differenzieren und eben zu sagen, hier handelt es sich nicht um eine konzertierte Aktion der Fraktion oder der Partei, sondern das sind eben Einzelmeinungen, die wir zulassen. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, hier, wir distanzieren uns aufs Schärfste davon, sondern wir sehen ja nun die unterschiedlichen Meinungen innerhalb der Partei und innerhalb der Fraktion. Und da gehört es eben auch ein bisschen dazu da, wenn wir sagen, wir sind eine basisdemokratische Partei, den Diskurs zuzulassen und zu führen, wenn er geführt wird, dass wir das eben versuchen, auch zu kommunizieren nach außen. Ich hoffe, das ist uns einigermaßen gelungen. Wir werden sicherlich auch den Kontakt zu dem Minister Walter Beuern suchen. Denke ich, das werden die in den Finanz- und Wirtschaftsausschüssen befindlichen Piraten sicherlich tun über kurz oder lang. Und da wird sich sicherlich auch noch Gelegenheit finden, darüber zu sprechen. Also es ist ja jetzt auch keine persönliche Aktion, das haben auch die Anzeigerstatter gesagt, dass sie ihnen da jetzt irgendwie ganz persönlich was wollen oder so, sondern sie sehen einen Anfangsverdacht und sie wollen eigentlich, dass sich der gegen alle handelnde Personen ermittelt wird und nicht nur ausgerechnet gegen den Minister, weil wir das jetzt für gerade opportun halten. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass wir uns das auch nicht so furchtbar einfach machen, dass wir das aber auch eben zulassen wollen, diesen Diskurs zu führen. Er muss geführt werden, und zwar in der ganzen Partei. Und dann, dem wollen wir uns auch nicht entziehen und das werden wir auch öffentlich tun. Gut, dann lasse ich das jetzt mal als Votum von dir so stehen alles, werde das gleich veröffentlichen und bedanke mich recht herzlich, dass du die Zeit genommen hast, heute nochmal mit uns zu sprechen. Ja, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich freue mich. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.